Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht. Wie immer freitags. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und die erste Anruferin heute Nacht ist Anja. Anja ist 27. Guten Morgen, Anja. Hallo, Domian. Hallo, Anja. Weswegen rufst du an? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich ein bisschen durcheinander rede. Tut mir leid. Dann werde ich schon versuchen zu ordnen. Okay, also ich habe, also mein Gewicht bestimmt mein Leben, wenn ich das mal so sagen kann. Aha. Verrat uns mal dein Gewicht. Also ich bin 1,70 Meter groß und wiege jetzt momentan 95 Kilo. Ja. Die Sache ist aber, das Problem ist jetzt nicht direkt, weil es so übermäßig viel ist, sondern eher die Sache, dass ich... Ich wollte gerade sagen, so viel, also es ist zu viel, aber es ist, auf, ist ja nicht so... Also für mich ist es die Hölle. Ist die Hölle. Erzähl mal weiter. Also ich schwanke jetzt in den letzten 5 Jahren in der 30-Kilo-Schiene hoch und runter. Mhm. Und ich gebe nicht mehr raus. Ich habe daheim also nur einen Spiegel im Bad. Ich habe zwischen 2 und 4 Mal habe ich abends... Also fressanfällig, ich esse den ganzen Tag überhaupt nichts, weil ich halt darunter leide, dass ich mich nicht gut fühle. Und ich versuche dann halt gar nichts zu essen. Und nachts, sage ich jetzt mal, wenn mein Mann schläft, komme ich halt dann ja in den Fressrausch, wenn ich das so nennen kann. Und wie viel vertilgst du dann? Also alles, was halt daheim ist, wenn nichts da ist, dann geht es mir sehr schlecht. Und wenn halt dann gerade was da ist, dann esse ich schon einiges. Also was halt gerade rumliegt, also schon sehr... Ich sag mal so 3-4 Sachen, was man eigentlich am ganzen Tag oder ungefähr in 2 Tagen essen sollte. Mhm. Und du sagst, du gehst gar nicht raus? Nee, also ich gehe alle 4 bis 5 Monate vielleicht einmal raus, dann muss ich aber raus und dann fühle ich mich sehr, sehr mies. Und du gehst nicht raus, weil? Weil ich mich sehr schlecht fühle, wie ich bin. Weil du dich hässlich fühlst? Ja. Weil du dich schämst für dein Äußeres? Genau, ich krieg Schweißausbrüche. Wenn mich die Leute angucken, denke ich sofort, die denken, was ich denke. Und, also mir geht's sehr schlecht. Ich plane schon die Uhrzeit, wann ich wieder zu Hause bin. Also es ist für mich ganz schlimm. Wer kauft denn bei euch ein? Dein Mann? Mein Mann. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Und du sagst, es gibt nur einen Spiegel im Badezimmer. Ja, so ein Hängespiegel, also ganz normal. Das sehe ich eigentlich nur so mein Gesicht bis zum Hals. Also so, das ist der typische Spiegel. Gab es denn sonst früher andere Spiegel in der Wohnung? Nicht wirklich, aber ich... Selbst da hätte ich keinen gewollt. Weil du dich gar nicht sehen willst? Ich habe eigentlich schon immer ein Problem, mich anzuschauen, aber die letzten Jahre ist es immer schlimmer geworden jetzt. Wenn du badest oder wenn du dich duschst und dich abtrocknest, schaust du dann, das macht man ja in der Regel, schaust du dann an dir runter und guckst dich mal so an? Nein, also bei mir sieht es sogar ganz komisch aus, wenn ich bade zum Beispiel. Hört sich jetzt blöd an, aber dieser Drehknopf an der Badewanne, da sieht man sich ja durch, ne? Mhm. Ja, genau. Und den klebe ich zu. Ach. Und ich lege mir auch ein Handtuch über mich drüber, dass ich mich selber nicht angucken muss. Und wie machst du das beim Abtrocknen? Das mache ich ganz schnell und ziehe mich so schnell ich kann wieder an und danach geht es mir dann einigermaßen besser. Mhm. Also ich fühle mich sehr, sehr unwohl, auch für mich selbst. Also ich kann mich nicht mal selber akzeptieren. Schämst du dich auch so sehr vor deinem Mann? Ja, das ist auch schlimm. Also, wenn ich jetzt mal sage, im privaten Bereich wird es jetzt auch immer heftiger, deswegen rufe ich auch an. Hm. Ich kann mich jetzt nur nicht mal mehr anfassen lassen. Hm. Ich wenn irgendwas läuft, dann nur im Dunkeln, wenn überhaupt. Ich bewege mich kaum, also ich mache gar nichts mehr. Also das heißt, ich hasse mich einfach nur in dem Moment. Das heißt, dein Mann hat dich auch schon sehr lange nicht mehr nackt gesehen? Also, ich sag mal so, im Alltag überhaupt nicht, noch nie. Noch nie? Nein, und wenn er mich mal sieht, sage jetzt mal im Schlafzimmer, dann ist es Zufall, weil ich tue es halt sehr überspielen, also er merkt es nicht wirklich. Mhm. Und wenn ihr Sex habt, dann im Dunkeln? Ja. Aber ihr habt ja gar keinen Sex mehr, so wie es gerade hörte. Sehr, sehr selten und wenn, dann kann ich gar nicht mehr richtig, sage ich jetzt mal blöd, mitmachen. Mhm. Für mich ist es eigentlich schlimm. Und das Ganze geht jetzt seit 5 Jahren so? Ja. Seit 5 Jahren verlässt du auch nur noch so selten die Wohnung? Ja, also bestimmt, ich sag mal so 5-mal im Jahr höchstens. Also da muss ich aber dann gehen. Mhm. Also alles andere erledigt mein Mann. Ja. Ich finde irgendwie immer Ausreden oder ich kann gerade nicht oder... Man muss ja auch mal zwischendurch irgendwie mal zum Zahnarzt oder mal irgendwie zum Arzt. Hast du das gemacht? Also das ist ja das, was ich meine. Das ist höchstens die 4 bis 5 Mal. Achso, das sind die Notfälle ja, dann, wo du dann gehst. Ich hab's auch schon mal so weit, gerade diesen Sommer war es schlimm. Da hatte ich eine Blaseninfektion. Mhm. Und allein der Grund, dass ich mich geschämt habe, wie ich aussehe, bin ich so lange nicht gegangen, dass ich mir fast was Schlimmes angetan hätte. Also ich habe das 9 bis 10 Monate verschleppt. Und lag dann 10 Wochen mit Schmerzen im Bett, weil ich mich nicht getraut habe, aus dem Haus zu gehen. Wenn das jetzt so lange geht, könnte ich mir vorstellen, dass du dir doch auch nie mal irgendwie neue Klamotten kaufst. Nee, ich habe die letzten 5 Jahre habe ich keine gekauft. Manchmal, also ich sag mal so 2 T-Shirts habe ich mir gekauft, aber angezogen habe ich sie nie, weil ich verdränge total, wie ich jetzt aussehe. Ich kaufe mir Sachen, die mir vor 5 Jahren gepasst haben. Mhm. Also läufst du mit den alten Sachen rum, letztendlich, in der Wohnung? Genau, also in der Wohnung habe ich jetzt schon 3 Jahre dieselben Sachen an. Also ich wasche die natürlich und so, aber ja. Ich meine halt, ich sehe immer gleich aus und es belastet mich halt sehr. Ich kann mich schon selber nicht mehr sehen, wenn ich mich in den Klamotten sehe. Wenn du dich aber im Spiegel, also im das Gesicht kannst du ja sehen in dem Spiegel. Ja. Wie bist du mit deinem Gesicht zufrieden? Also mit meinem Gesicht bin ich zufrieden. Das ja. Also das ertrage ich. Das ist okay. In Ordnung. Ja. Aber alles ab Kinn nach unten ist ab dann... Ab Schultern, dann geht's los, ja. Du bist jetzt erst 27, nicht 25, ja. 27. Wie war das denn früher, so vor 10 Jahren zum Beispiel? Wie hast du da ausgesehen? Also vor 10 Jahren hatte ich die 25 Kilo weniger. Und da sah ich schlank aus. Also bei mir ist es so. Ja. Ich hab halt Muskeln. Also sage ich mal so, ich sehe nicht dick aus mit 70 Kilo. Mhm. Und ich sag mal so, ich fühle mich gut, sobald das Gewicht weg ist. Ja, wie kam es denn dann zu der Gewichtszunahme? Also ich bin abruptartig weggezogen. Mein Vater hat Terror gemacht. Wollte halt nicht, dass ich wegziehe. Von zu Hause ausziehen, oder wie meinst genau. du? Mhm. Genau, ja. Entschuldigung. Also ja. Ich bin halt ausgezogen. Also sehr schnell. Im März habe ich mich entschieden, im Mai war ich schon weg. Mhm. Und mein Vater hat es halt nicht akzeptiert, er hat sehr stark geklammert und hat mir dann 5 Jahre lang die kalte Schulter gezeigt. Ich habe versucht, mit ihm Kontakt zu kriegen. Ach so. Er ist ausgetickt, er wollte mit mir überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das heißt, du siehst einen Zusammenhang zwischen diesem familiären Konflikt und deiner... Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. 5 Jahre so ein merkwürdiges Leben führen, heißt 5 Jahre auch nicht arbeiten können, natürlich. Bist du vorher einem Beruf nachgegangen? Ja, ich habe da meine Ausbildung abgeschlossen. Was hast du gemacht? Schuhfachverkäuferin. Ja. Und wie läuft das offiziell jetzt? Bist du krankgeschrieben oder kriegst du Hartz IV? Nee, oder? Also ich bin ganz normal auf Arbeitssuche. Hm. Ich suche auch, also ich tue nicht nur so. Ich hoffe aber insgeheim, dass ich nichts bekomme, weil ich es nicht ertragen würde. Aber ich suche, weil ich weiß, dass ich es muss. Ja. Aber das Wissen, dass ich vielleicht irgendwo mal anfangen muss jetzt demnächst und... Nee. So wie ich mich jetzt fühle, das packe ich nicht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das würdest du, glaube ich, auch nicht schaffen. Aber es schreit ja geradezu danach, dass du in eine psychologische, psychotherapeutische Behandlung gehörst. Genau, deswegen rufe ich auch an, weil ich weiß, dass es so einfach nicht weitergeht. Mein Mann versteht mich in der Hinsicht irgendwie nicht. Genau, sag doch mal ein paar Worte noch zu eurer Beziehung. Das muss doch eigentlich auch für deinen Mann ganz furchtbar sein. Also die letzten Monate schreiten wir jeden Tag wegen irgendeinem Müll, sage ich jetzt mal ganz blöd. Macht er dir Vorwürfe auch? Also er merkt nicht, dass ich so aggressiv und komisch bin wegen diesem Problem. Also er akzeptiert es nicht wirklich als Problem. Ich glaube, er hat dieses Verständnis für diese Erstörung nicht. Aber sagt er dir denn schon mal Sachen, Mensch, du stell dich nicht so an und lass dich... Nee, so nicht. Also, das nicht. Sag mal so, einmal wenn er ist zwar verständnisvoll, aber er hat dieses Problem nicht richtig verstanden. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Also... Drängt er dich denn oder hat er dich schon gedrängt, dass du zu einem Therapeuten gehen sollst? Nein, wenn ich sage, ich gehe, sagt er, die können mir eh nicht helfen. Das sagt er? Der ja, sagt, er ist der Meinung, dass man sich nur selbst helfen kann. Ja, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Genau. Natürlich gibt es viele Dinge, da kann man sich selbst helfen, aber es gibt auch viele Entwicklungen, da braucht man ganz dringend professionelle Hilfe von außen. Bist du denn bereit dazu, diesen Schritt zu zu gehen, das ist dann ja auch noch eine große Aktion für dich, dich in die Hände eines Therapeuten zu begeben. Genau, also ich habe große Angst, was passiert, aber deswegen habe ich mir ein Herz gefasst und angerufen, weil ich weiß, also momentan eskaliert alles. Mhm. Ich denke, wenn ich jetzt noch ein paar Monate, wenn das so weitergeht, dann habe ich keine Ehe mehr. Mhm. Ich habe überhaupt niemand mehr und dann habe ich das Problem immer noch und dann ja. bin ich voll durch. Also ich bin schon noch klar im Kopf, aber... Ich finde auch, Anja, dass ganz, ganz dringend was passieren muss. Du bist ja so jung noch. Nur ja, hast du schon ich habe mein ganzes Leben daheim verbracht. Ja, du hast ja schon 5 Jahre deines Lebens verschwendet. So kann man das sagen. Die sind weg. Die 5 Jahre sind absolut vorbei. Und Nachbarn oder andere Leute denken, ich mache das mit Absicht, ich bin irgendein Stubenhocker oder so, aber das stimmt alles nicht. Mhm. Ich wünsche mir, nach Hause zu gehen, ein Hobby zu haben, alles Mögliche. Ja. Aber ich kann es nicht. Ja, aber das ist schon mal eine gute Voraussetzung, was du gerade gesagt hast. Du sagst, ich wünsche es mir und du sagst, es geht eigentlich nicht so weiter. Das ist die beste Voraussetzung, um dann auch noch den nächsten Schritt zu machen, nämlich zu einem Therapeuten zu gehen oder vielleicht sogar in eine Klinik. Genau. Selbst das könntest du dir vage, zwar zitternd, aber vage vorstellen. Also ich denke, wenn ich keine Hilfe kriege, dann werde ich so nicht mehr lang durchhalten. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Wort, Anja. Ich kann dich auch wirklich nur ermutigen dazu. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass du das schaffen wirst. Ich bin ganz sicher, dass man dir helfen wird können und dass du nach einer gewissen Zeit, wenn du verschiedene Therapieverfahren durchlaufen hast, wieder zunächst ein relativ normales Leben führen kannst und irgendwann sogar ein richtig normales Leben führen kannst. Und das Leben auch wieder genießen kannst. Im Moment ist das Leben ja wahrscheinlich nur eine Qual für dich. Ja, wenn der Sommer kommt, kriege ich Anfälle. Also das ist für mich ganz schlimm. Das glaube ich. Du hockst da nur in der Bude und draußen wird's schön und die Sonne scheint und... Genau, bei mir war es früher teilweise so ganz am Anfang, dass ich sogar im Juli mit der Jacke rausgegangen bin. Mhm. Um deinen Körper zu verstecken, ja. So, Anja, meine Psychologin, die Magdalena, hat mitgehört. Die Magdalena wird dich jetzt gleich anrufen und wird dir die entsprechenden Tipps geben, was du tun sollst. Bitte mach es. Bitte mach es und ich bin ganz sicher, dass du es schaffen wirst und dass du stolz wie Bolle sein wirst. Irgendwann, dann sagst du gut, dass ich das damals gemacht habe. Vielen Dank. Gerne. Anja, leg bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute und viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Armin, 60 Jahre alt. Guten Morgen, Armin. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Armin. Und was geht's bei dir? Ja, ich bin vor knapp einem Jahr am Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Ja. Das ist im April festgestellt worden. Ich bin am 2. Mai operiert worden. Mhm. Und dann ging es eigentlich wieder richtig bergauf. Ich habe mich gut gefühlt. Was hat man bei der Operation genau gemacht? Den Bauchspeicheldrüsenkopf entfernt, mhm. die Lymphknoten entfernt und die Gallenblase. Mhm. Mhm. Ja. Und danach ging es gut? Ja, ging es mir sehr gut. Es geht mir auch heute noch sehr gut. Aber ich war jetzt, wie gesagt, am 29. Februar war ich zur letzten Zwischenuntersuchung wieder hin. Ja. Und habe dann jetzt das Ergebnis erfahren, dass die Tumormarkerwerte wieder ganz gewaltig angestiegen sind. Ja. Der eine um das 10-fache. Mhm. Das heißt, dass der Krebs ja. wieder irgendwo ausgebrochen ist. Ja, aber man weiß noch nicht wo. Mhm. Und mein Problem ist jetzt, also man hat mir gesagt, wenn man dann weiß, wo und wie, dann bekomme ich Chemo. Die hast du bisher noch nicht bekommen? Ich habe eine ganz leichte Chemo gleich im Anschluss an die Operation bekommen. Ah ja. Mhm. So, und dann... Lass mich kurz fragen, ich frage dich jetzt laienhaft. War das ausreichend, eine ganz leichte, bei einer so schweren Erkrankung? Also die haben gesagt, das machen sie nur vorsichtshalber, falls sie irgendetwas übersehen haben sollten, mhm. was sie sich nicht vorstellen konnten. Aber gut, ich muss sagen, ich bin sonst sehr viel im Internet am Googlen und das habe ich hier in diesem Fall jetzt überhaupt nicht getan. Mhm. Ich bin da ganz einfach, ganz blauäugig rangegangen, weil ich gedacht habe, da kann ich ja sowieso über diesen Krebs kann man nichts Gutes im Internet finden. Mhm. Das gibt es einfach nicht. Mhm. So, und ja. Und hast es dann so geschehen lassen, wie man es ja. dir empfohlen hat. Und ja, und war auch eigentlich richtig optimistisch. Wir sind dann kurz vor Weihnachten, bin ich noch mit meiner Frau in Amerika gewesen. Mhm. Jetzt mache ich eine Reha und hatte an und für sich auch vor, nach der Reha wieder eine Wiedereingliederung zu machen und wieder zu arbeiten. Mhm. Und so fühle ich mich eigentlich auch heute noch. Ja. Aber wie gesagt, jetzt hat der Arzt mir gesagt, ein halbes bis zwei Jahre noch mit Chemo. Und Lebensprognose? Ja. Das hat er so ausgedrückt, ein halbes bis... Er hat es ich habe ihn direkt danach gefragt, wie meine Lebenserwartung ist. Mhm. So, er hat es nicht von sich aus gesagt, sondern... Naja gut, die Frage, auf Nachfrage dann. Auf Nachfrage, ja, weil ich muss es ja auch irgendwie wissen. Also natürlich. Ich habe jetzt ein Jahr lang die Augen zugemacht und... Dennoch war das bestimmt ein extremer Schock, als du das dann... An dem Tag noch gar nicht. An dem Tag war es nur für meine Frau ein Schock. Meine Frau war mit dabei. Und wie ist es heute für dich? Ja, heute, es wird jeden Tag schlimmer für mich. Ja. Weil ich auch sage, wozu soll ich mich noch mit einer Chemo quälen? Mhm. Wenn ich sowieso nur noch ein halbes bis zwei Jahre habe. Mhm. Und bei allem, was ich tue, denke ich jetzt immer, ja, das machst du jetzt vielleicht auch das letzte Mal. Ne? Mhm. Vielleicht der letzte März, den du erlebst. Nun kann es ja sein. Das eine, also ich rede jetzt wirklich als absoluter Laie, bitte berücksichtige das, dass eine Chemotherapie zunächst dir vielleicht doch noch einmal eine gewisse Lebensqualität geben kann, wenn die Zeit der Chemotherapie auch hart ist. Vielleicht gibt es danach doch noch mal eine Phase, wo es dir einigermaßen gut geht. Und vielleicht lohnt es sich genau für diese Phase, das noch mal zu machen. Wenn es endgültig final ist, halte ich auch nichts davon, Menschen dann noch mal mit einer Chemotherapie zu quälen. Aber in diesem Fall ist das ja noch nicht so ganz klar. Nein. Immerhin spricht er ja von einer Zeitspanne von zwei Jahren. Das ist sehr viel, das ist sehr lange. Aber er spricht auch vom halben Jahr. Er spricht auch von einem halben Jahr. So, ja. Und das ist natürlich... Wie hast du denn diese leichte Chemotherapie voriges Jahr vertragen? Och, das ging ganz gut. Das ging ganz gut. Also der Tag der Chemo war okay. Danach kam dann ein Tag, wo es mir nicht ganz so gut ging. Mhm. Und dann kam wieder so fünf Tage... die recht ordentlich waren, ja. Mhm. Wann solltest du denn jetzt mit der neuen beginnen? Ja, wieder? Ich fange jetzt erstmal wieder am 20. April zur nächsten Untersuchung hin. Und so lange hänge ich jetzt in der Luft und weiß überhaupt nicht, was passiert. Jetzt tut mir natürlich auch schon an allen möglichen Stellen alles weh, weil das ist ganz logisch. Aber warum vergeht da so viel Zeit? Also im Februar hat man die... Da hat 29. Februar ist ja Ende Februar gewesen. So, dann hat man jetzt gesagt 6 Wochen, weil ich fahre jetzt ja auch erstmal zur Reha. Das ist ja auch so schizophren. Wäre es nicht klüger, sofort da mit der Chemotherapie anzufangen? Frage ich so. Ja, habe ich ja auch gedacht. Aber er sagt, im Moment können wir noch nichts feststellen und vorläufig machen wir noch nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt noch mal eine zweite Meinung einhole. Ist natürlich immer gut. Finde ich bei komplizierten oder komplexen Erkrankungen immer gut. Hm. Es sei denn, du hast so ein 1000-prozentiges Vertrauen in diesen Arzt. Wer hat das schon heute noch? Ja, wer hat das schon. Ja, gut, manchmal hat man das ja, aber das würde ich auf jeden Fall tun. Und dann würde ich auch den Versuch schon starten. Und du kannst es ja sehen, wie du es verträgst und wie es dir bekommt. Abbrechen kann man immer noch. Ja, klar. Aber mein Problem ist natürlich, dass ich jetzt übernächsten Woche zur Reha fahre, ne? Ja, das ist wirklich sehr seltsam. Ich habe auch gefragt, lohnt sich das überhaupt noch? Und da hat er gesagt, ja, fahren Sie mal hin. Wenn das denn nicht geht, schicken die Sie nach Hause. Ja, das sind alles so... Also, da muss ich sagen, da hätte ich jetzt auch kein Elan zu. Wenn ich wüsste, das ist neu ausgebrochen und dann gehe ich an eine Reha-Maßnahme, wo man eigentlich hingehen soll, wenn es einem einigermaßen gut geht. Das könntest du natürlich auch von dir aus absagen, ne? Das ging ja. Ja, und ich sage ja, es geht mir jetzt zur Zeit, das ist ja das Schlimme, mir geht's ja richtig gut, ne? Mhm. Ich würde auch so jetzt, wenn diese Untersuchung nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, mach die Reha und fange dann wieder an zu arbeiten. Mhm. Ich freue mich auch auf die Arbeit oder würde mich auch freuen. Mhm. Gut, jetzt unter diesen Voraussetzungen natürlich nicht mehr. Nee, das ist verständlich. Ich würde mir wirklich, Armin, sehr schnell jetzt noch eine zweite Meinung holen. Mhm. Und auch mit einem anderen Arzt über diese Reha-Maßnahme reden. Die Frage ist, was bringt mir diese Reha-Maßnahme im Moment? Was machen die da mit mir und was bringt mir das? Ja, vielleicht das Einzige, was ich sage, dass da vielleicht Psychologen sind, die mich nochmal ein bisschen vielleicht aufbauen. Vielleicht, genau. Wenn du das vorher rausbekommen könntest, dass man dich da nochmal ein bisschen aufbaut und du dich da unterhalten kannst, hätte es ja vielleicht sogar Sinn. Hm. Also Psychologen sind dort, das habe ich schon recherchiert. Mhm. Aber jetzt so ganz grundsätzlich, hat dir dieser Arzt quasi gesagt, dass dein Leben eben nicht mehr so lange andauern wird? Mhm. Wie gehst du damit um? Das macht mir jeden Tag mehr Angst, ne? Mhm. Der Mittwoch ging noch ganz gut. Da habe ich noch gesagt, ja, irgendwann sind wir alle mal dran, aber jetzt so nach und nach. Mhm. Immer zu wissen, das, was du jetzt machst, machst du wahrscheinlich das letzte Mal. Mhm. Zu überlegen, dass wir letzten Monat noch eine Kohlfahrt hier in Bremen gemacht haben. Mhm. Das war vielleicht die letzte. Und all solche Sachen. Ja, ich habe jetzt mal wieder Reisekataloge. Ich würde so gerne noch wieder verreisen. Mhm. Mhm. Wir haben einen Wohnwagen. Ich würde noch gerne wieder nach Italien fahren. Das sind alles so Träume, die ich bis letzte Woche ja auch noch gehabt habe. Ich sag dir, Armin, wenn du irgendwie in der Lage bist, mach das noch. Wenn es irgendwie geht, körperlich, mach es. Ja. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man das auf jeden Fall noch mitnimmt und das tut. Also es ist ganz schlimm für mich. Es wird auch immer schlimmer. Du sagst, deine Frau ist relativ zusammengebrochen oder zusammengebrochen. Ja, also die wollte mich jetzt auch noch nicht verlieren. Mhm, natürlich. Und wir haben eigentlich noch wirklich noch für die Zukunft geplant. Mhm. Wir wollten hier noch neu renovieren und hatten schon Handwerker hier im Haus, die Angebote abgeben sollten und was weiß ich nicht alles. Ne? Mhm. Und dann, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass da wieder irgendwas ist. Mhm. Ich habe alle anderen Krebsvorsorgeuntersuchungen, einschließlich Darmspiegelung und so, habe ich ja jetzt alles machen lassen. Alles in Ordnung. Nur diese Sachen sieht man nicht. Ja. Man sieht sie noch nicht. Man kann es nur anhand der Blutwerte erkennen. Wie hast du das eigentlich damals bemerkt, dass da was nicht stimmt mit dir? Ja gut, mir war sehr schlecht zu Wege und ich bin dann nachher richtig gelb geworden und dann habe ich gedacht, naja, ist wohl so eine Gelbsucht oder was? Mhm. Dann geh mal zum Arzt hin und dann da hat man dich auf den Kopf gestellt. Bin ich beim Onkologen gewesen. Ich habe mich bis dahin noch nicht damit beschäftigt, was ein Onkologe macht. Mhm. Ehrlich, ich habe es nicht gewusst. Ja, ja. Und dann sagt er zu mir, ja, entweder Gallengang oder Bauchspeicheldrüse. Und dann habe ich nur gesagt, ja, hoffentlich der Gallengang, ja, sondern das wünsche ich auch. Mhm. Und ich habe auch bei Bauchspeicheldrüse überhaupt nicht an Krebs gedacht, weil ich hatte ja keine Schmerzen. Mhm. Ja, ja, ja. Das ist das Fatale bei so vielen Krebserkrankungen, dass man zunächst keine Schmerzen hat und es einem sogar noch gut geht. Also, Armin, lass uns festhalten. Geh bitte nochmal zu einem anderen Arzt und lass dich beraten. Lass dich gut beraten. Berate auch mit dem Arzt nochmal diese Reha-Maßnahme. Ja. Und wenn du in der Lage bist, fahr nach Italien. Ich glaube, das ist das Schönste, was du dir und deiner Frau, was ihr machen könnt. Vielleicht erlebt ihr das so intensiv, wie ihr das noch nie intensiv erlebt habt. Mhm. Also, geh zu einem anderen Arzt zunächst. Danke. Und vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne, Armin. Und ich wünsche dir wirklich alles Gute, alles Gute und viel Kraft. Danke. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Und wir machen weiter mit der Barbara. Barbara ist 61. Hallo, Barbara. Hallo, Domia. Hallo, Barbara. Um was geht's bei dir? Ja, es ging darum, ich habe die Sendung gesehen, Plasberg und Domian saß da drin und ein Rollstuhlfahrer, ein sehr aktiver. Oh ja, das war schon lange her. Schon über ein Jahr her. Ja. Und seitdem habe ich immer gedacht, rufst du mal an oder nicht? Ja, und nun bin ich durchgekommen und freue mich. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, weil ich bin zu einem fröhlichen Rollstuhlfahrer nach meinem Schlaganfall mutiert. Ah, zu einem fröhlichen Rollstuhlfahrer. Und ich erlebe die besten Jahre meines Lebens. Sag bloß. Ja. Ich bin halbseitig gelähmt. Ja. Aber der Kopf ist noch oben drauf. Ja. Funktioniert noch alles. Und völlig klar, ich höre es und du kannst sprechen, perfekt. Ja, und ich reise ganz viel. Sag mir mal, wann du den Schlaganfall hattest. In 8. Parallel. 2008. Und es war eine harte Zeit dann in der Reha-Klinik und ich konnte auch noch nicht mal mehr stehen. Genau, wie erging es dir denn kurz nach dem Schlaganfall? Ja, ich konnte es nicht begreifen. Wie, in welchem körperlichen Zustand warst du? Ja, die ganze Seite, die linke Seite, die hing. Mhm. Und wie ich dann in die Reha fuhr, fragte ich den Professor nur, ich habe im September Urlaub gebucht, das klappt doch dann nicht. Ich habe das so ignoriert, total. Hattest du denn am Anfang Schwierigkeiten mit dem Sprechen? Nein, das Glück. Gott sei Dank, ja. Und ja, dann kam ich aus der Reha nach Hause und dann merkte ich dann, ja Mensch, du konntest das früher alles, das war alles möglich und jetzt ist nichts mehr. Mhm. Lebst du alleine? Ja. Ja. Und dann war ich natürlich, also es waren viele Tränen, die darunter sind. Wie ging das denn, wenn man, du sitzt im Rollstuhl, du bist halbseitig gelähmt. Ja. Und wohnst alleine in einer Wohnung. Ja. Die wahrscheinlich gar nicht behindertengerecht eingerichtet war. 90% war alles möglich. War alles möglich. Jo. Kannst du denn, konntest du und kannst du dich alleine ins Bett begeben, alleine zur Toilette gehen, alleine waschen? Das haben die mir beigebracht. Das kannst du alles ohne Hilfe mittlerweile. Ja. Dann, ich habe stehen gelernt, das war ganz wichtig. Mhm. Und seitdem ich stehen kann, da komme ich da durch. Da habe ich mich wirklich durchgeboxt. Aber erstmal zu lernen, ich kriege es nicht hin. Welcher Weg ist möglich? Mhm. Wie macht man denn das? Wenn man gelähmt ist, dann lernt man stehen. Aber dann steht man doch wahrscheinlich sehr wackelig. Ach, ich stand vor dem Waschbecken, konnte mir noch nicht mal die Zähne putzen. So wackelig war es. Und wie machst du das heute, nachdem du trainiert hast? Ja, wie jeder andere auch. Da geht das. Dann hast du deine Technik gefunden. Wackelig bist du wahrscheinlich immer noch, aber es geht. Nein, ich habe Wege gesucht und habe sie gefunden. Ah, so. Und du kannst auch alleine ins Bett klettern oder dich so reinrollen ins alles, Bett. Ja. Das geht. Ja. Waschen auch? Ja, ich gehe in die Dusche. Ja. Und ich habe mir sogar beigebracht nach der Klinik, dass man auch noch Haare föhnen kann. Ach, das kannst du auch. Und mach's mit einer Hand. Ich mach's nicht mit links. Aber du kannst doch wahrscheinlich viele Dinge im Haushalt nicht selbst machen. Ja, es gibt welche, aber ich habe da Lösungen gefunden. Was kannst du denn nicht machen? Also beim Schneiden manchmal ist es ein bisschen spektakulär. Beim Schneiden? Ja. Also wenn du im... Die Leber, die muss ich eben mir gleich geschnitzelt kaufen. Ach so, beim Kochen. Ja. Da geht das ja nicht so gut, weil die Hand nicht so will, wie sie sollte. Und das Kuchenbacken funktioniert wieder. Ja. Ich habe sogar angefangen wieder zu bügeln mit einer Hand. Hattest du denn am Anfang, nachdem es dann passiert war, und du sagst, hast ja gerade schon gesagt, da sind viele Tränen geflossen, hattest du seelisch ein großes Tief? Es ging. Also es war nicht leicht, aber es war schon sehr, ja, ich war so weit unten, ich kam aus der Klinik, da habe ich die ganzen Schlaftabletten, die man mir mitgegeben hat, gesammelt. Oh, aber du hast sie nie genommen? Nein. Nein, aber keinen Versuch unternommen und... Nein, irgendwann kriegte ich einen Dreh. Ja, was hat den Schalter umgelegt, dass du dann so nach vorne geguckt hast und gekämpft hast? Wenn ich ganz ehrlich bin, das waren die Preise im Pflegeheim. Die Preise im Pflegeheim? Ja, da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Alles, was du gespart hast, alles, was du aufgebaut hast, ja, alles geht dahin in ein Pflegeheim. Und da hast du gedacht, nee, ehe ich den das in den Rache werf, da trainiere ich lieber zu Hause. Ja, und dann habe ich angefangen aufzubauen und dann habe ich gemerkt, es gibt so viele Dinge, die ich machen kann, man muss sie nur entdecken. Was sind denn so die schönsten Dinge, die du machst mit Rollstuhl? Also mindestens einmal die Woche mache ich einen Ausflug. Wohin? Ja, je nachdem, was der Wetterfrosch sagt. Und dann geht's los. Und dann fahre ich mit der S-Bahn, dann nehme ich einen Zug. Und dann kommt ein Museum und dann bin ich mal in Hamburg im Museum. Und dann fahre ich nach Frankfurt, dann fahre ich nach Berlin mit dem ICE schnell mal rüber. Und wo wohnst du, wenn ich fragen darf, um das mal einzuordnen? Ja, wenn ich... örtlich jetzt. Ja, örtlich, ja. Ich bin Hannover. Hannover. Ja gut, so. Da ist natürlich Hamburg und Berlin. Das ist mal nicht so direkt um die Ecke. Da muss man schon ein bisschen fahren. Nach Frankfurt auch. Ja. Aber geht alles. Und das geht alles. Und übernachtest du dann auch in den fremden Städten? Bitte? Übernachtest du auch in den fremden Städten oder fährst du abends nach Hause? Ja, teilweise ja. Teilweise ja. Das ist nicht schlimm. Es gibt sogar Motels. Die haben alle Zimmer mit barrierefreien Bädern. Das ist ja irre. Das ist also ein bisschen eine sehr, sehr vitale Frau. Ja. Und ich wollte eigentlich allen anderen, die eventuell traurig hinterm Fenster sitzen, ich wollte denen nur noch mal Mut machen. Man kann auch so viel erleben. Ja, das erzählen wirklich viele Leute, die schwer krank sind, eine Behinderung haben. Die erzählen das und du bist jetzt ein weiteres tolles Beispiel dafür. Wie sieht denn das aus so mit Freundeskreis? Gibt's viele Menschen um dich herum? Ich krieg immer mehr dazu. Du kriegst immer mehr dazu. Ich lerne so viele Leute kennen. Das heißt, dir ist nicht einsam zumute. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Früher war ich ja nun gerne im Auto und bin auch quer durch Europa. Ja. Aber da sitzt man isoliert im Auto. Das stimmt natürlich. So, und da im Zug, da darf ich allerdings nur nicht mehr den Platz aussuchen. Aber irgendwo trifft man immer jemanden. Und mit jemandem wird man irgendein Wort los. Ja, als du den Schlaganfall bekommen hast im Jahr 2008, warst du da auch schon solo? Mhm. Ja. Und wäre sogar eine Partnerschaft nochmal eine Idee, eine Option? Die Idee hatte mein lieber Hausarzt. So, der liebe Hausarzt hat gesagt, na, Frau Barbara, Sie könnten doch vielleicht auch nochmal sich verlieben. Ja, oder so. Nein, das nicht. Aber es wäre doch schön, wenn man jetzt so durch die Museen stöbert und irgendwie so sich über Architektur unterhalten will oder über einen Künstler, wenn da jemand dabei ist, mit dem man sich austauscht. Könnte ja noch kommen. Ich wäre ja auch dafür offen, aber ich will nicht betüdelt werden. Nee, natürlich nicht. Nein, nein. Dafür bin ich viel zu frei. Ja, verstehe. Wie lange bist du denn jetzt schon überhaupt solo? Ach, eigentlich bin ich solo durchs Leben gezockert. Ach, ehrlich? Ja. Keine lange Beziehung gehabt? Nö. Ich hatte keine Zeit für solche Sachen. Was hast du nur beruflich früher gemacht? Ich war Einkäufer, dann war ich immer auf Reisen und unterwegs. Ah. Und ich hatte dafür keine Zeit. Aber es ist wirklich so, wenn man dann jetzt, ich kann genießen, dass ich also so viel vom Tag und vom Tageslicht mitkriege. Mhm, und ich habe gedacht, ich merke so, es gibt so viele jetzt, auch wenn ich im Reha-Zentrum bin und Therapie habe, die gar nicht wissen, was sie alles Gutes machen können. Also, ich freue mich, dass du angerufen hast, Barbara. Und mir ist es wichtig, dass ich vielleicht ein oder zwei Leute ermutigen kann, mehr rauszugehen und alles. Was ich glaube? Nee. Dass du bestimmt 5 oder 6 oder 10 Leute ermutigt hast, wenn nicht noch mehr, jetzt durch den Anruf und indem du das so erzählt hast, wie du es erzählt hast gerade. Ja, da freue ich mich sehr. Bin ich ganz sicher. Ich glaube noch viel, viel mehr Leute. Und alles Gute. Barbara, das wünsche ich dir auch von Herzen und genieß das Leben und genieß jetzt den schönen Frühling. Und wie? Vielen Dank. Alles Liebe, tschüss. Ciao. 1:31 haben wir. Ich möchte euch hinweisen auf unser Thema nächste Woche, unser Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Übrigens ist die nächste Woche vor unserer diesmal etwas längeren Osterpause. Und die Osterpause ist etwas länger, weil wir in ein neues Studio umziehen. Das heißt, jetzt hier an die Fernsehzuschauer gesprochen, dieses, was ihr hier jetzt seht, das seht ihr nur noch diese Woche. Wir ziehen dann in ein anderes Studio um. Das ist ein bisschen anders gebaut. Die Sendung bleibt, wie sie ist, aber es sieht alles ein bisschen anders aus. Und daher ist das unsere letzte Woche hier in diesem Studio. Aber wir haben natürlich in der nächsten Woche auch ein festes Thema. Und das Thema nächste Woche heißt Schockerlebnisse bei der Arbeit. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen schweren Arbeitsunfall mal hatten oder die während der Ausübung ihres Jobs etwas Dramatisches erlebt haben und auch mit Leuten, denen während der Arbeitszeit eine schlimme oder eine dramatische Nachricht übermittelt wurde. Also Schockerlebnisse bei der Arbeit, das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche. Gerne könnt ihr euch schon anmelden unter domian@wdr.de. Schockerlebnisse bei der Arbeit. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute und hier ist die Anita und Anita ist 63. Guten Morgen, Anita. Ja, schon guten Morgen, Domian. Schon guten Morgen. Über was reden wir beide? Im Moment ist mir der Boden unter die Füße weggezogen worden. Was ist passiert? Wegen Anita? Meines Bundes. Der hatte Mitte vorigen Jahres, ist festgestellt worden, Zungenkrebs und Kehlkopfkrebs. Wie alt ist der Sohn? Bitte? Wie alt ist der Sohn? 42. Ja. Ja, dann haben sie gesagt, nach Chemo und Bestrahlung, das wäre alles in Ordnung im Dezember. Und jetzt ist alles wiedergekommen und noch viel schlimmer und viel größer. Mhm. Wie geht's ihm ganz aktuell heute? Er lässt sich nichts anmerken, aber es geht ihm sehr schlecht. Weil wenn das an der Zunge oder überhaupt in diesem Rachenbereich ist, ich spreche ihn sehr, sehr schwer, weil die Zunge ziemlich dick und geschwollen ist. Mhm. Hast du oder habt ihr eine Idee, warum er genau diesen Krebs bekommen hat? Zum Beispiel hat er stark geraucht oder getrunken? Ja, Raucher ist er, aber ich vermute, weil er hat im Abbruch gearbeitet, also Häuser so von innen total leer machen. Das kann und natürlich sein. Ja, und keinen Mundschutz und so weiter. Ja, ja, dass er da Giftstoffe eingeatmet hat und... Mhm. Wie viele Jahre? Genau da ist, ne? Wie viele Jahre hat er das gemacht? 2 Jahre. Naja, ist ja nicht so lange. Ja, aber das reicht. Das waren ja alles alte Bauten und da ist ja dieses Zeug da, hat mit verbaut worden. Welche, wie wird er im Moment behandelt? Ist jetzt ungefähr eine Woche drin, wieder im Krankenhaus. Und die wollen wohl wieder mit Chemo anfangen. Bestrahlung wissen wir noch nicht, aber der Arzt meint, also ich habe mit dem Oberarzt geredet, der hat mich hinbestellt. Ja, die Aussichten sind nicht gerade rosig. Hat der Arzt so zu dir gesagt? Ja. Also es wäre halt eine hauptsächlich eine Lebensverlängerung. Weiß er auch, dass es so ernst ist? Ja. Wie geht er damit um? Er versucht positiv zu denken. Hat er Familie? Nein. Ist er dein einziges Kind? Ja. Ja. Ich habe nur den einen Sohn. Das heißt also, da ist eine besondere Bindung und eine besondere Wichtigkeit. Ja, wenn er Schwierigkeiten oder so hat, dann war ich mal der erste Ansprechpartner. Hm. Du sprichst so von ich, der Vater deines Sohnes lebt nicht bei dir? Nein, der Vater ist gestorben. Ach so, also seid ihr da wirklich sehr, sehr aufeinander fixiert dann gewesen die letzte Zeit? Ja, wenn er eine Partnerin hatte, nicht so, aber... Naja gut, aber klar, aber als engste Verwandte, Blutsverwandte ist das schon wichtig dann, ja. Sagen wir mal so, seit dem Tod seines Vaters haben wir natürlich ein engeres Verhältnis, ne? Mhm. So, jetzt weiß er, wie ernst es ist, du weißt, wie ernst es ist. Ja, leider. Wie stellt ihr euch jetzt die nächsten Monate vor? Wie soll es weitergehen? Ja, also ich habe vorgeschlagen, das war mit einverstanden, dass wir in eine Wohnung ziehen, weil ich möchte jede Minute mit ihm zusammen sein. Auf keinen Fall eine Sekunde missen. Ja. Will er das auch? Will er das auch? Ja, er will das auch. Weil er hat ja sonst keinen. Ich habe ja jetzt auch seit 3 Monaten kümmere ich mich drum und. Wie weit wohnt ihr jetzt auseinander im Moment? Na, so 20 Meter. Ach so, naja, das geht ja noch. Das geht. Ja, aber sagen wir mal so, er hat 90 Kilo gewogen, also ein stabiler großer Kerl. Mhm. Und jetzt wiegt er gerade mal 41. Mhm. Nun ist natürlich ein Umzug dann auch nochmal vielleicht Stress für ihn. Könntet ihr das nicht so regeln, dass du halt viel bei ihm bist und viel rübergehst zu ihm? Ja, auch, aber das sind nur 2 Zimmer und dann kann man sich nun ab und zu nicht so aus dem Weg gehen. Ne? Verstehe. Das heißt, das müsste dann schnell jetzt über die Bühne gehen mit dem Umziehen. Ja. Ihr müsstet eine ganz neue Wohnung haben oder ist bei dir genug Platz? Nein, ich habe auch nur 2 Zimmer, weil für uns hat's gereicht eigentlich jetzt, ne? Ja. Aber für dich ist ganz klar, dass du ihn betreuen und pflegen möchtest, wenn es noch schlimmer wird. Ja, das habe ich schon voriges Jahr gemacht, wie gesagt. Und jetzt, seitdem ich diese Diagnose gekriegt habe, die mich ziemlich umgehauen hat, klar. Ich hätte keine ruhige Minute, wenn ich in meiner eigenen Wohnung wäre, ne? Das heißt im Klartext, man kann nichts mehr machen, was ihn heilen konnte. Nein. Diese 2 Krebsarten, also der Kehlkopf und am Zungenansatz der Krebs, die haben sich im Prinzip zusammengeschmissen und haben einen Ofen gebildet. Ich würde euch raten, und ich würde dir raten, Anita, ich weiß nicht, wenn ihr in einer etwas größeren Stadt wohnt oder in der Nähe einer größeren Stadt, dass ihr mal Kontakt mit einer Palliativstation aufnehmt. Sagt ihr es was? Kennst du sowas? Ja, ich habe schon mal was davon gehört. Ja, das sind so Stationen, wo Menschen mit so finalen Erkrankungen hingehen. Und die werden dort wirklich optimal betreut und auch eingestellt. Und die können auch ambulant betreut werden. In der Regel ist das die beste Betreuung für schwerstkranke und sterbende Menschen. Ich biete dir gerne an, dass wir dir eine Palliativstation oder vielleicht auch einen palliativ-häuslichen Dienst mal mitteilen und sagen gleich. Dann könntest du da mal anrufen und mal mit den Leuten. In welcher Gegend wohnt ihr denn? In Bochum. Ach so, na gut, ja. Im Ruhrgebiet, da ist auf jeden Fall ist sowas angeboten. Und da gibt es ein gutes Angebot. Liebe Anita, dann schlage ich dir genau das jetzt vor. Du legst bitte auf, wir melden uns nochmal bei dir und werden dir so einige Adressen an die Hand geben. Und ruf mal an oder mach mal einen Termin dort mit deinem Sohn zusammen oder auch alleine und besprich das mit den Fachleuten mal. Denn wichtig ist ja, dass er keine Schmerzen hat, dass er optimal schmerzmäßig eingestellt wird, dass auch die Symptome gut behandelt werden. Ja, nur alles so ein bisschen, ne? Ich versuche immer stark zu sein, aber es gibt auch Zeiten, wo ich zu Hause sitze und roll dann wie ein Schloss. Ja, natürlich. Ist es auch schlimm. Gebe ich dir völlig recht. Man muss sich auch erstmal mit dem Gedanken vertraut machen, dass der eigene Sohn todkrank ist. So ist es ja. Ja, ich habe mir schon mal Bilder angeguckt, so von früher. Mhm. Dann ist es besonders traurig, glaube ich. Ja, es geht aber nicht anders. Mhm. Weil aber irgendwo muss ich mich damit abfühlen. Wir sprechen zwar nicht über den Tod oder sowas, aber es ist im Hintergrund. Ne? Du kannst ja mal sehen, wie die Stimmung so ist. Manchmal ist das gar nicht so schlecht, auch darüber zu sprechen. Manchmal nimmt der eine Rücksicht auf den anderen und der andere Rücksicht auf den einen. Das ist gar nicht so gut. Vielleicht tut es dir gut, mal auch mit ihm offen über diese Themen zu sprechen und umgekehrt auch, wenn ihr schon so eng miteinander verbunden seid. Du kannst es ja mal sehen, wie die Stimmung so ist. Mhm. Ja, versuchen kann man es, aber ist immer schwer, weißt du? Ja, aber glaub mir, ich bin ziemlich sicher, dass es gut tut, das zu machen. Denn das geht ihm natürlich auch durch den Kopf, genauso wie es dir durch den Kopf geht. Und ihr beiden schweigt. Weißt du? Ja, weil das ein Thema ist, wo redet man nicht gerne drüber, ne? Ja, aber dem kann man ja jetzt nicht mehr aus dem Weg gehen. Nein, leider nicht. Mhm. So, lieber Anita, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Und dann melden wir uns gleich und versorgen dich mit den Informationen. Aber ich will auch nochmal sagen, dass ich das sehr toll finde, dass du dich so um deinen Sohn kümmerst. Das ist was ganz Wichtiges für ihn. Es gibt ihm mit Sicherheit ganz großen Halt jetzt. Das finde ich sehr toll, sehr schön. Ist so. Ja. Bin so und werde mich auch nicht ändern. Ja, natürlich. Lieber Anita, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, alles, danke. Alles noch ganz kurz, ich finde deine Sendung total schön und ich möchte dich auch weitergucken. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Seit Jahren. Vielen Dank, Anita. Du legst auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, ich das nachher vergesse, im Eifer des Gefechtes am Ende der Sendung, ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass heute Nacht ist das große Literaturmarathon hier im Westdeutschen Rundfunk. Das kann man die ganze Nacht auf WDR 5 hören und ihr könnt hier im WDR Fernsehen im Anschluss an unsere Sendung, kann man sich das auch anschauen und natürlich anhören. Ich glaube, das geht bis morgen früh, 7:30. Man wird ausgestrahlt hier aus dem kleinen Funksaal, Funkhaus, im Funkhaus hier in kleiner Sendesaal, so heißt es hier in Köln. Da lesen ganz viele Autoren und Prominente aus Büchern vor. Und wer in der Gegend wohnt, kann sich ja vielleicht sogar auf den Weg machen und ins Funkhaus am Wallraffplatz kommen. Ich war auch schon einige Mal in der Nacht da. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre, wenn man nachts um 4 Uhr mit ganz vielen Leuten da sitzt und man hört sich Literatur aus den verschiedensten Stilrichtungen an und das wird vorgelesen und man diskutiert darüber. Ist schon eine tolle Atmosphäre. Also Hinweis WDR 5 und hier gleich weiter im WDR Fernsehen. Hier ist Eva. Eva ist 19 Jahre. Guten Morgen, Eva. Hi, guten Morgen. Eva, schön, dass du da bist. Ja, danke. Bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ach was, das ist gleich weg. Ich hoffe. Ja, um was geht's denn? Also es geht darum, dass ich halt meine herausgefunden habe, dass mein Vater meine Mutter betrügt, beziehungsweise eine Affäre hat. Und zwar, weil ich vor einem Jahr war das, an sein Handy durfte, um SMS zu schreiben, weil ich ein Prepaid-Handy hatte und so. Und dann in den Posteingang gelandet bin und da eben ja von so einem dubiosen Josef unter diesem Synonym gespeichert, SMS gelesen habe von wegen, heute geht es nicht, Peter, und mein Vater heißt nicht Peter, also ich denke, das sind so Synonyme, heute geht es nicht wegen meines Sohnes und dann von meinem Vater eine SMS schon ein paar Wochen zurück, du sagst wunderschön aus gestern, es war schön und blablabla, also ja, ich glaube halt, also ich glaube jetzt nicht, dass das ein Mann ist, weil das war immer unterschrieben mit Kuss, Jo, also ich glaube jetzt eher, dass das für einen Frauennamen steht und Papa das nur unter einem Männernamen eingespeichert hat, um keinen Verdacht vielleicht zu erregen. Mhm. Ja, und dann dachte ich halt, ich habe dann halt das so verdrängt, also ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen und dachte einfach, okay, es ist jetzt bestimmt passé und ist hingänglich, also ist weg, aber dann so vorgestern oder gestern hat Papas Handy die ganze Zeit Alarm gemacht und er war duschen und dann habe ich halt drauf geguckt, soll man nicht, aber ich war neugierig und dann war halt wieder eine SMS von diesem Josef, von wegen, ja, heute geht's und das ist halt immer, wenn meine Mutter weg ist, haben die SMS geschrieben, also gestern war sie auch weg und so, also. Ja. Ja, und jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll. Also zunächst mal ist das natürlich schon mies, wenn du da in dem Handy rumschnüffelst. Ja, klar. klar, das, aber das war ja, der Anfang war nicht beabsichtigt. Das war echt, weil ich in den Posteingang geguckt habe, weil ich gucken wollte, ob die Person, der ich geschrieben habe, geantwortet hat. Klar war das nicht richtig, dessen bin ich mir bewusst, aber ich weiß es jetzt halt. Jetzt weißt du es halt und das ist jetzt in der Welt. Und das Problem ist halt, das ist so die Beziehung zwischen meinem Vater und mir. Ich merke das richtig, also ich gehe ihm voll aus dem Weg. Also. Und an sich und vorher war die Beziehung gut? Ja, total. Total gut. Ja, und meine Eltern, die haben also eigentlich so eine, das klingt jetzt so naiv, aber ich finde, die haben voll die gute Ehe, die küssen sich halt und haben sich lieb. Also es wirkt eigentlich wie eine sehr harmonische Ehe und ich finde das von meinem Vater so, es ekelt mich so an irgendwie. Und ich weiß, ich fühle mich meiner Mutter gegenüber verpflichtet, ihr die Wahrheit zu sagen, aber ich traue es mich nicht. Ja, wobei wir ja immer noch nicht so ganz im Klaren darüber sind, was das ist, ne, mit diesem Josef. Ja, das kann ja auch noch irgendwas anderes sein. Ja, aber was soll das denn sonst sein? Ja, aber es gibt, also irgendwelche sexuellen Formulierungen hast du nicht gefunden. Nein, aber es ist ja schon sehr auffällig, dass immer, wenn Mama weg ist, Papa dann auch wegfährt und dann die SMS schreiben. Wobei, du weißt ja nicht, ob da auch SMS kommen, wenn deine Mutter da ist. Vielleicht kennt deine Mutter auch diesen Josef. Ist das wirklich mal ein guter Freund oder sowas? Ja, aber wieso denn dann so geheimnisvoll, wenn Mama nicht da ist, heute geht's nicht, Kuss, Jo, Peter, warum sollte er dann Papa Peter nennen oder sie? Papa heißt nicht Peter. Achso, in der Mail schreibt diese Person ihn mit Peter an. Ja, genau. Und Papa heißt nicht Peter. Das ist komisch, ne? Ja, genau. Aber dann finde ich noch komischer, dass er diese SMS nicht immer direkt löscht. Ja, hat er gemacht danach. Also danach war nämlich immer Posteingang, Postausgang leer und dann habe ich das ja erst wieder gefunden, dadurch, dass ich halt wieder so frech war und da dran gegangen bin, dass das gestern so laut geklingelt hat die ganze Zeit. So, da ist jetzt Misstrauen und da ist Irritation. Ja. Genau. Und weißt du, was ich den richtigen Weg fände? Ja. Sprich nicht zuerst mit deiner Mutter. Nee, das hatte ich euch nicht vor. Sprich mit deinem Vater. Das traue ich mich aber nicht. Doch, das musst du jetzt tun. Doch, das musst du tun. Nein. Doch, das musst du. Aber du hast es im Kopf. Du sagst, die Beziehung zwischen dir und deinem Vater ist jetzt von deiner Seite aus gestört und extrem irritiert. Du machst dir tausend Gedanken. Du bist schon fast am Weinen, weil es dir leid tut, dass die Ehe deiner Eltern offensichtlich vielleicht unter einem Schatten steht im Moment. Ja. Das musst du jetzt von der Seele her sprechen. Erklär es ihm genauso, wie du es mir erklärt hast, wie das gekommen ist. Und dann soll er dir erklären, was das bedeutet. Und dann müsst ihr gemeinsam beraten, was jetzt los ist. Und dann muss es der Mutter natürlich gesagt werden, deine Mama. Aber sprich zuerst ihn an, das finde ich fair. Ja, natürlich, das hatte ich euch nicht vor, erst zu Mama zu gehen, aber ich habe da so Schiss vor. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber ja, ich habe überlegt, ob ich mir irgendwen mitnehmen kann, aber... Nee, das würde ich nicht machen. Ich würde keinen Dritten. Das nee, ist für das ihn ist peinlich. Ja, das ist für ihn peinlich. Da musst du jetzt durch. Das ist eine verstehe ich auch. Wäre mir auch unangenehm an deiner Stelle. Ja. Aber du beschäftigst dich ja jetzt schon ziemlich lange damit. Ja, total. Ja? So, und das kriegst du nicht aus deinem Kopf mehr raus. Ja, das stimmt. Also nimm die nächste gute Gelegenheit, wo du mit ihm alleine bist. Wo du wirklich mit ihm alleine bist, wo deine Mutter irgendwie, weiß ich, einkaufen ist oder wo auch immer. Ja. Und sprich ihn an. Okay. Und dann ist es natürlich hochinteressant, was er sagt und wie er reagiert. Ja, bin ich auch gespannt. Vielleicht fällt er aus allen Wolken und hat eine ganz plausible Erklärung. Kann ja auch sein, man weiß es ja nicht. Ja, stimmt. Weil so ganz hundertprozentig eindeutig ist das nicht. Nein, aber es ist halt schon komisch. Ja, ich geb dir recht. Das ist komisch, aber... Ja, du hast recht. Es könnte irgendwas Merkwürdiges sein, wo du gar nicht drauf kommst. Ja, stimmt. Eva, hoffen wir mal. Sprich ihn an. Okay. Ja? Also viel Glück wünsche ich dir. Vielen, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Für euch. Für Ingrid, 63. Guten Morgen, Ingrid. Ja, hallo, Domian. Hallo, Ingrid. Um was geht's bei dir? Es geht um meine Freundin Waltraud. Um Waltraud? Ja. Ja. Die Waltraud ist schwer krank und ja, der letzte telefonische Kontakt mit ihr, der war eigentlich im Dezember. Mhm. Und jetzt habe ich es mehrmals probiert und habe sie nicht erreicht. Wie schwer krank ist denn Waltraud? Die wartet jetzt auf einen Platz im Hospiz. Ach so, so schwer krank? Ja. Also todkrank? Mhm. Ja. Und ihr habt seit Dezember nicht mehr telefoniert? Ja. Wie kommt das? Das war, keine Ahnung, ich habe sie nicht erreicht. Und ja, und ich denke, ihr ging so schlecht damit, dass sie auch nicht telefoniert hat dann. Ja, jetzt habe ich es ein paar Mal probiert und ich weiß, die schaut immer Domi an. Ja, lass mich noch kurz fragen. Woher weißt du denn, dass sie jetzt, wenn ihr keinen Kontakt mehr hattet so lange, dass sie in den Hospiz will? Ja, die hat eine Freundin, in der Nähe, also die wohnt in Nürnberg und die ging immer mit ihr einkaufen. Und die rief mich an. Also die hat dir das erzählt, ja? Ja, die rief an. Und ja, ich habe mit Waltraud ausgemacht, dass ich ihre Katze zu mir nehme, wenn sie, also wenn es nicht mehr geht bei ihr. Ja, und dann hat die Freundin am Mittwoch hat sie mich angerufen. Dann habe ich abends bei Waltraud probiert und habe sie halt nicht erreicht, aber ich wusste ja, dass ihr sehr schlecht geht. Wie weit wohnt ihr denn auseinander? Ja, ich wohne hier bei München. Und wie viele Kilometer wohnt sie entfernt? Nürnberg. Oh. Achso, Nürnberg-München. Na gut. Nürnberg-München. 200 Kilometer. 200 Kilometer. Das ist mal, ja, nicht, mal nicht so um die Ecke. Kann man nicht mal ebenso hinfahren. Okay. Ja, wir waren im Herbst bei ihr. Ja. Haben sie besucht. Und ja, und dann halt nur telefonischen Kontakt. Und dann, ja, sie schaut jede Nacht Domian. Ja. Und ja, dann sagt sie immer zu mir, also mit Domian sind wir immer verbunden. Ach so, das ist ja lustig. Das ist ja süß. Ja, also ich schaue Domian und sie und dann, wenn Domian dann zu Ende ist, dann sagt sie immer gute Nacht und okay, jetzt ist, also das war jetzt meistens der Kontakt zu uns. Das war meistens der Kontakt, ja. Und nachdem ich sie nicht erreicht habe, da habe ich mir gedacht dann, ja, habe ich mir ein paar Zeilen aufgeschrieben und habe gedacht, ich rufe bei Domian an und ich sag zu ihr, ja, einfach über die Zeilen. Ach, ich verstehe. Du willst sie jetzt quasi über die Sendung erreichen. Ja, ja. Und du hast extra was aufgeschrieben für sie, für Waltraud. Ja. Ja, dann hast du es denn vor dir liegen? Ich hab's hier, ja. Ja, dann hoffen wir mal wirklich, dass Waltraud uns zuschaut jetzt. Ja, ja, zuhört. Ganz sicher. Und dann würde ich sagen, Inge, dann leg mal los. Also, liebe Waltraud, ich möchte dir auf diesem Weg heute sagen, dass ich in Gedanken immer bei dir bin. Ich weiß, es geht dir nicht sehr gut und ich wünsche dir, dass man deine Schmerzen in den Griff bekommt und dass du den Platz im Hospiz bekommst, den du dir so wünschst. Also liebe Grüße von deiner Freundin Ingrid, liebe Grüße auch von Sigi und er wünscht dir alles Gute. Wer ist Sigi? Sigi, mein Bruder. Achso, das ist ja Bruder. Ja. Und der war auch dabei im Herbst, als wir sie besucht haben. Und ja. Also du bist schon sehr traurig, weil du gar nicht weißt, wie es gerade heute Abend zum Beispiel ihr zumute ist. Ja, gestern Abend war es sehr schlimm. Aber heute habe ich sie erreicht, telefonisch. Ach, du hast sie heute erreicht? Ja, ja. Aber dann brauchst du sie ja gar nicht im Brief vorzulesen. Ja, doch. Doch. Ja, doch. Ach, jetzt verstehe ich. Du hast sie heute erreicht und liegt sie denn schon in einem Hospiz? Nein, nein. Mhm. Ich habe jetzt heute erfahren von ihr, dass sie am Montag wohl ja jetzt einen Platz hat im Hospiz. In einem Hospiz. Ja. Also sie ist. Und ja, dann will ich ihr noch sagen, dass ich auch ihre Katze Luzi zu mir nehme. Das wird dann irgendwie organisiert, dass die Katze von München nach Nürnberg kommt. Ja, wir holen sie am Sonntag jetzt. Ah ja, ja gut. Das habe ich jetzt heute Abend mit ihr besprochen. Ja, wenn du die Katze am Sonntag holst, dann kannst du ja Waltraud auch besuchen in München. Ja, natürlich. Natürlich, das machst ja, du. Ja, das sehe ich. Ja. Inge, gut, das haben wir jetzt so gemacht und wir hoffen, dass, aber du, so wird es dann ja auch sein, dass Waltraud uns zugehört hat. Waltraud in München. In Nürnberg. In Nürnberg, du bist in München, genau. So war es, ganz genau. Dann sagen wir schöne Grüße, auch alles Gute zu Waltraud. Und ja, du kannst sie dann ja besuchen am Sonntag und da könnt ihr euch nochmal sehen und miteinander sprechen und zusammen sein einfach. Und sonst immer über Domian. Sonst immer über Domian. Ingrid, alles Gute wünsche ich dir. Danke, Domian. Tschüss, ciao. Ja, tschüss, tschüss, Waltraud. Ja, tschüss. So, wen haben wir denn hier? Katharina, 29, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Katharina, um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich eine Anzeige aufgegeben habe Mitte des Jahres, dass ich halt eine Wohnung suche mit meinem kleinen Hund auf dem Land. Daraufhin hat sich halt ein geschiedener Mann gemeldet. Der ist 57 Jahre und bin ich auch am 15.12. dort eingezogen. Also du, dann praktisch das, du bist eingezogen in diese Wohnung? Genau, sie haben praktisch so das Haus praktisch so geteilt. Ja, und dann haben wir direkt Silvester zusammen verbracht. Ja. Obwohl wir uns ja noch nicht so lange kannten. Ihr beiden alleine, also, Silvester? Genau. Das war schon intim. Ja. Ja, doch, muss ich sagen. Ja. Ja, und dann ist dann danach eine Affäre entstanden. Direkt. Ich hab es mir doch fast gedacht. Ja, und von seiner Seite auch Gefühle. Und er hat von Anfang an gesagt, dass mich der Himmel geschickt hat. Bitte, was hat er gesagt? Dass mich der Himmel geschickt hat. Dass dich der Himmel geschickt hat? Ja. Er sagt zu dir, der Himmel hat dich geschickt. Ja, weil er halt auch viel Mist erlebt hat mit seiner damaligen Ehefrau und er war lange jetzt so glücklich nicht wie mit mir. Nun bin ich aber brennend interessiert, ob du auch sagst, dass der Himmel ihn geschickt hat. Am Anfang, sag ich ganz ehrlich, nein, ne? Mhm. Da ging es eher so um Spaß bei mir. Um Sex? Und dann, genau, dann sind wir vor 3 Wochen nach Mexiko geflogen zusammen. Wow, nach Mexiko. Das ja, Mexiko geflogen. Tolle Reise. Ja, musste natürlich meine Eltern anlügen und meine Freunde, dass dann halt nur, dass es halt nur freundschaftlich ist. Mhm. Ne? Und ja, aber das können die sich ja noch an allen Fingern abzählen, wenn du, dass du nicht nur freundschaftlich mit deinem Freund, mit dem Vermieter nach Mexiko fliegst, der 57 ist. Glauben die das? Die ahnen es wahrscheinlich, dass es nicht stimmt, sag ich mal so. Ja. Ja, also die haben mich jetzt nicht darauf angesprochen, aber die ahnen es wahrscheinlich. Und in diesem Urlaub sind von meiner Seite auch Gefühle entstanden. So. Und jetzt bin ich so im Zwiespalt, was mache ich, ne? Wäre er jetzt 15 oder 20 Jahre jünger, dann wäre es kein Thema. Wir sagen mal, du bist 29 und er ist 57. Ja. Ist natürlich ein fetter Altersunterschied, gibt's gar nicht. Ja, vor allen Dingen, ich möchte mal irgendwann mal Kinder haben. Und man kann sich ja ausrechnen, wie lange ein Mensch ungefähr lebt, ne? Ja, es gibt Durchschnittswerte, ja, natürlich. Ach, weißt du, Katharina, wenn du jetzt schon so an die Sache rangehst, dann lass es sein. Finde ich, sage ich mal ganz spontan. Wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, Mensch, da ist ein großer Altersunterschied, irgendwie macht mich das ganz kirre und ich schäme mich vor den Leuten, aber ich bin total verliebt in den Mann, dann hätte ich gesagt, ja, komm, dann genieß jeden Tag, wer weiß, wie lange es hält, aber genieß jeden Tag. Aber wenn du jetzt schon mit so Bedenken daran gehst und schon ausrechnest, wie alt er wird und wie alt dann das Kind wäre und so weiter, ist das nicht ein bisschen kompliziert? Da muss man daran denken, oder? In einer Beziehung. Ja, angeht, schon. Oder? Ja, schon. Also, fragen wir nochmal anders. Hast du dich wirklich sehr, sehr tief in ihn jetzt verliebt? Ja klar, ich habe Schmetterlinge im Bauch, wenn ich ihn sehe und vermisse ihn auch, wenn ich auf der Arbeit bin. Aber dann musst du doch vielleicht auch jetzt noch nicht gleich an Schwangerschaft denken. Dann sei doch erstmal. Ich möchte ja irgendwann Kinder. Ja, irgendwann. Aber dann sei doch erstmal jetzt ein bisschen verliebt und genießt das Verliebtsein und dann kann man ja immer noch sehen, wie die Stimmung für dich ist. Oder gehst du da jetzt schon doch so ein bisschen planen dran? Jetzt bin ich verliebt und in 2 Jahren kriege ich ein Kind. Denkst du so? Denke ich so. Ja. Jein, sag ich mal. Ne? Ein bisschen schon. Weil ich bin nämlich auch 30 und ich kann auch nicht erst in 10 Jahren ein Kind kriegen. Nee, aber du hast ja noch ein bisschen, da ist ja noch Luft bei dir. Ja, das ist natürlich so eine Sache, Katharina. Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn das jetzt nicht funktioniert, die Beziehung, dann bin ich auf der Straße und bin in Anführungsstrichen mein Freund los. Ne? Ich glaube, du bist gar nicht so richtig groß verliebt. Ich glaube, wenn man so richtig wahnsinnig verliebt ist, denkt man all solche Dinge nicht. Dann sagt man, ich bin verrückt vor Liebe und ich genieße jeden Tag und es wird sich schon fügen, glaube ich, würde ich so sagen. Ja. Oder? Ich will ja nichts Falsches einreden. Vielleicht bist du auch einfach eine rationalere Person, die da, was ja durchaus berechtigt ist. Also ich denke immer viel nach über die Sache. Ja, ist ja auch sehr, ist ja absolut richtig auch. Und ich meine, das ist natürlich wirklich ein großer Altersunterschied. Ihr lebt ja auch in verschiedenen Welten. Da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Meinst du denn, das passt überhaupt so gut? Ich meine, du als 29-jährige Frau hast ja auch ganz andere, bist in einer anderen Lebensphase, als er es ist. Passt es? Hast du den Eindruck? Das passt super. Das passt doch. Super. Das passt echt super. Also, wie gesagt, wäre er ein bisschen jünger, dann würde ich ihn auch sofort heiraten. Das wäre mich richtig so, aber so mein Typ Mann jetzt. Aber du schämst dich so ein bisschen auch vor deiner Umwelt und deinen Freunden und der Familie. Nein, es ist gar nicht mal Schäm. Schäm ist das gar nicht mal, ne? Mhm. Nur ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist. Da gibt es keine Antwort auf der Welt, ob das richtig oder falsch ist. Das muss das Herz entscheiden. Das kann ich dir nicht sagen, das kann dir niemand sagen. Also letztendlich musst du gucken, wie stark das Gefühl ist. Ja, und er will natürlich auch wissen, wo er ran ist. Natürlich, ne? natürlich. Und jetzt wohnst du auch noch bei ihm. Also es ist schon alles kompliziert, wenn du jetzt sagen würdest, nein, dann wird's kompliziert. Ja. Mann. Ja. Katharina, meine Sendung ist vorbei. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Das musst du für dich in der Tiefe deines Herzens entscheiden, was du willst. Ja. Ich wünsche dir die richtige und gute Entscheidung. Dankeschön. Alles Liebe. Ja. Tschüss. Ciao. Okay, danke. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Tobias Helbig. Wir sehen und hören uns wieder am Montag.